Kapitel 62 Positions- und Direktionsverben Übung 1 Beispiel Hast du die Zeitung auf den Tisch gelegt? Ja, sie liegt doch auf dem Tisch. Ja, sie liegt doch auf dem Tisch. Ja, sie liegt doch auf dem Tisch. Und jetzt sie. Hast du die Zeitung auf den Tisch gelegt? Ja, sie liegt doch auf dem Tisch. Hast du die Teller in den Schrank gestellt? Ja, sie stehen doch im Schrank. Hast du das Kind in den Stuhl gesetzt? Ja, es sitzt doch auf dem Stuhl. Hast du das Buch ins Regal gestellt? Ja, es steht doch im Regal. Hast du den Mantel an die Garderobe gehängt? Ja, er hängt doch an der Garderobe. Hast du den Löffel neben den Teller gelegt? Ja, er liegt doch neben dem Teller. Hast du die Schuhe unter das Bett gestellt? Ja, sie stehen doch unter dem Bett. Hast du die Decke auf das Bett gelegt? Ja, sie liegt doch auf dem Bett.